Abschnitt 36 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Stahlwerk in Bochum, vom Hochofen aus gesehen. Auf dem Gipfel des Hochofens führt um das Maschinenhaus des Schrägaufzuges eine beängstigend enge Balustrade. Hier oben, wo es höher als auf Kirchturmspitzen ist, muss man nicht zwischen glühenden Stahlstücken, offenen Versenkungen und rollenden Radreifen balancieren, von fallenden Lasten und zischend emporlodernden Flammen erschreckt und vom Klirren und Hämmern entnervt. Und doch überblickt man die ganze Landschaft, die uns bewusste Laien tagsüber bewegt und begeistert hat. Wir umfassen von höherer Warte die Plätze, auf denen uns heiße Eindrücke eingepresst wurden. Wir können auf diesem Prospekt den Weg voll verwirrender Schönheit und bitterer Reflexion rekapitulieren, den wir heute gingen und den alltäglich und allnächtlich das Erz geht und die Arbeit in allen Stadien. Allerdings, selbst hier oben ist kein Gottesfrieden. Selbst da, auf dem höchsten Standpunkt der Stahlstadt, fahren uns Lasten über den Kopf. Ununterbrochen schweben auf ihrem Seil die Waggons der Hängebahn heran, öffnen sich genau über der Gichtschüssel des Hochofens und in den sich im selben Momente klaffenden Ofen stürzt der Passagier. Der Koks, der aus der fernen Kokerei der Kohlenzeche ankommt. Kaum ist der leere Waggon abgetänzelt, rasselt über uns ein Eimer von 8000 Kilogramm Gewicht. Er schleppt das Erz aus den Bunkern, in die es die Eisenbahnzüge aus den Erzbergwerken brachten, und er bricht sich gleichfalls in das Ofentürl. Neben den 5 Hochöfen stehen 15 geschlossene Röhren, die Winderhitzer, etwa in der Form gefüllter Kaulodont-Tuben. Aber sie sind größer, bedeutend größer sogar. Jede ist 35 Meter hoch, doppelt so hoch als ein dreistöckiges Haus und hat einen Durchmesser von 7 Metern. Das Blech der Hülle dürfte ebenfalls stärker sein als das einer Tube mit Zahnpasta, denn darin wird Wind auf 700 bis 800 Grad erhitzt, das heißt, bis er eine grell leuchtende Flamme ist. Dieser brennende Wind strömt in den Ofen, wo Erz und Kohle gemeinsam zerschmelzen. Alle 2 Stunden wird jeder Hochofen geöffnet und das Roheisen fließt, Klammer auf, während die leichtere Schlacke oben anderswohin führt, Klammer zu, wie ein flammender Bach in eine Riesenpfanne, auf dem Weg kaskadenfröhlich in tausende silberne Tröpfchen zerstäubend und den Winterrock des allzu nahe herantretenden Beschauers mit Silberflitter besähend. Wird nicht auch die Lunge der Arbeiter hier mit diesem eisernen Konfetti überschüttet? Ist er unempfindlich gegen den Schwefeldampf, den uns eben ein Windstoß in die Nase geblasen hat, dass wir tränen und husten müssen? Ist das Gichtgas für ihn kein Gift? Stört es ihn nicht, wenn er aus dieser tödlichen Hitze unmittelbar ins Freie muss, um für das überschüssige Roheisen im Gießbett Rinnen zu graben? In 3 Schichten arbeiten die Leute am Hochofen, der Jahr aus, Jahr ein, Tag und Nacht nicht erlöschen darf. Und an jedem 3. Sonntag haben sie 16 Stunden Dienst. Vom 14. Lebensjahre an bis zum Tode, der vielleicht schon kommt, während sich andere noch mit dem Studium abplagen. Was hier ein Arbeiterlohn habe, fragen wir den blutjungen Ingenieur, der Stulpenstiefel und Schmisse hat und die Arbeit beaufsichtigt. Na, 52 bis 55 Pfennig pro Stunde. Der Beste kommt schon auf 120 Mark im Monat, antwortet er. Eine Zeit lang standen sich die Kerls besser als wir, aber jetzt geht's schon einigermaßen in Ordnung. Dann lenkt er ab und zeigt auf den lichterlohen Bach von Roheisen, der noch immer aus dem Loch strömt. Das sind 50 bis 60 Tonnen. Genau 12 Millionen Mark ist dieses Wässerchen wert. Und 9 solcher Abstiche werden täglich an unseren 5 Hochöfen vorgenommen. Endlich ist die Pfanne voll. Die Aufzugsmaschine ergreift sie und führt sie in die Stahlgießerei, wo aus dem Eisen in 18 riesigen Martinöfen Stahl gemacht wird. Überdimensionale Krane chargieren das Rohmaterial in diese Schmelzen. Roheisen, Ferromangan und vor allem Schrott, altes Stahlmaterial, darunter noch immer viele stählerne Kanonenrohre, Granaten, Torpedos und ausrangiertes eisernes Hausgerät, das einst in der Küche oder in der Rumpelkammer wie eine Pfütze war, dann im Magazin des Hausierers zum Tümpel ward, in Bächen zum Alteisenhändler floss, in Strömen in die Schrottverkleinerungswerke und hierher, wo es ein Meer ist, der Verdunstung harrend. Nicht lange währt diese Rast der unvergänglichen Materie an dieser Kurve, an die sie wahrscheinlich alle 100 Jahre kommt. Schon geht die Rundfahrt weiter durch die Ewigkeit, schon entleert sich der Greifer mit Schrott über dem Ofen. Ihm nachfallen allerhand Chemikalien. Mit einer blauen Brille kann man in den Ofen hineinschauen. Was man sieht, ist nichts als ein ungeheures Brodeln flüssigen Feuers, das alles ergreift und alles verzehrt. Und öffnet sich der Herd, um den Stahl abzulassen, dann speit und raucht in seinem Gefäß der neugeborene Stahl und scheint emporzuschlagen und die Welt verschütten zu wollen, unheimlich lodernder Vesuv. Habt ihr nicht Angst, ihr Herren der Fabrik, dass diese aufgeregte, kochende Masse doch einmal ihren Kerker sprengt? Ihr lächelt, divide et impere, und zeigt dem Warner mit überlegener Miene das Ventil, das sich bereits öffnet. Und aus dem großen, einheitlichen Höllenkessel beginnt die Masse herauszuströmen, nach allen Richtungen, in 100 Formen von verschiedener Größe und verschiedener Gestalt. In den Kokillen strahlt der Stahl noch immer wie ein Symbol, noch immer ist er im Flusse der Bewegung und noch immer ist er von vernichtender Hitze. Aber bald muss er zu Blöcken erstarren, die irisierend blau und matt sind. Eisenbahnzüge rollen heran und schleppen sie von dannen. Man kann aus ihnen Kanonen und Geschosse machen, wie es im Kriege war, man kann sie zu nützlichem Werk verwenden. Die Züge fahren davon, in andere Städte und andere Länder, Bochumer Stahl. Als Kirchenglocken enden die Stahlmassen oder als Fahrräder, Rasiermesser, Schreibfedern, Taschenuhren, Dolche. Andere Blöcke aber bleiben noch hier. Auf kleineren Waggons rollen sie in die Bezirke des Betriebes, ins Schmiedewerk, zu den unheimlichen Hämmern, wo man sie zu Kurbelwellen für Maschinen und zu Schiffsstäven, zu Lokomotiv- und Waggonradsätzen schmiedet, oder ins Walzwerk, wo zumeist Schienen und Stahlschwellen und Räder und deren Bandagenringe, Radreifen, daraus werden. Für fast alle Eisenbahnen Europas und Asiens, in den verschiedensten Durchmessern. Lokomotivräder bis zu 2,5 Metern. Langwierige Prozeduren vollenden dieses Werk. Und so angeregt der Geist von der Fülle dieses Raffinements und von der aufgewandten Geschicklichkeit ist, so müde wird man, wenn man das Erz auf seinem Entwicklungsgang begleitet, bis zu den Leidensstationen des Stahls in den mechanischen Werkstätten, wo er gedreht wird, gehobelt, durchstoßen. Armer, gequälter Stahl. Man wünscht sich nicht einmal, was man gerade hier stärker als anderswo oft gewünscht hätte, Nerven aus Stahl zu haben. Eben kamen wir an 2 Arbeitern vorbei, die eine Schiffswelle an die Hebekette legten. Wir sind ein paar Schritte weitergegangen, als uns ein sogar in diesem steten Lärm hörbares, ungeheures Krachen innehalten lässt. Die Kette ist gerissen, die Welle herabgestürzt und eine Kurbel abgebrochen. Zum Glück hing sie noch nicht hoch und niemand stand darunter. Einige Arbeiter sammeln sich aufgeregt, untersuchen den Kran und murren, dass noch immer keine Taue statt der Ketten eingeführt worden sind. 1.000 Mark Schaden, brummt der Betriebsleiter. Aber selbst die Erschütterungen solcher Zwischenfälle sind in ihrer Intensität nichts gegen den Eindruck zauberischer Vorgänge, deren staunender Zeuge man ist. Ins Schienenhaus kommt ein kurzer Stahlblock. Und schon huscht er, windet er sich in eine Schlange verwandelt aus der Maschine. Aber welch eine Schlange ist das! 65 Meter misst ihr Leib und ist rotglühend. Und so schiebt sie sich durch das Zwielicht der endlosen Halle, dreht sich auf die andere Seite, hebt sich an einem Ende in die Höhe und rutscht in die Maschine zurück, die sie auch auf der anderen Seite plattwalzt und wieder preisgibt, um sie nochmals aufzunehmen und nochmals, bis sie viereckig geworden ist. Und schon wird sie von einer Säge zerschnitten, in Stücke von 10 Meter Länge. Das Schlangenblut ist heißes Gold und spritzt empor in Garben und Funken, ein unbeschreibliches Feuerwerk. Im Hof liegen die zerschnittenen Teile der Schlange, fertige Schienen. Der Laufkran fährt über sie hin, die beiden Magnete an seinen Enden senken sich ein wenig und waagrecht schweben 7 Schienen ihnen entgegen in die Höhe, frei in der Luft. Sie saugen sich fest an den Magneten. Kein Tau, keine Kette hält sie, und doch stürzen sie nicht herab. Der Hebezug bewegt sich weiter mit seiner Last von 20.000 Kilogramm. Er hält über einem Eisenbahnzug, der Strom wird ausgeschaltet und die Schienen legen sich behutsam in den Waggon. Jeder neue Eindruck lässt den vorhergehenden verblassen. Verstört ist man von den vielen Wundern und tut gut daran, nicht gleich in den Alltag hinauszugehen, der alles verwischt. Man muss alle Müdigkeit überwinden und nochmals hinauf auf den Aussichtspunkt des Hochofens, wo man sich einigermaßen sammeln kann und beim Leuchten des fließenden Roheisens stehend all das niederschreiben, was man gesehen. Ende von Abschnitt 36.